Paragraph 24, Übung 6. Ergänzen Sie den Lückentext erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann mit der Kassette. Es war nachts gegen 3:30. Der Wächter im Kaufhaus war beinahe eingeschlafen, da hörte er ein verdächtiges Geräusch. Er lauschte einige Zeit, dann schlich er sich vorsichtig in die Lebensmittelabteilung hinunter. Die Nachtbeleuchtung war merkwürdigerweise ausgeschaltet. Darum knipste er seine Taschenlampe an und bemerkte sofort, dass die Bürotür nicht geschlossen war. Er wusste genau, dass die Tür vorher verschlossen war, also war ein Fremder in das Haus eingedrungen. Der Wächter zog seinen Revolver und atmete einmal tief durch. Dann riss er die Tür auf und schrie: »Hände hoch!« Die beiden Männer im Büro waren schwer bewaffnet. Trotzdem verlor der Wächter keinen Augenblick die Ruhe. Und es gelang ihm, den Alarmknopf neben dem Schreibtisch zu erreichen. Seine Tat wurde in der Presse groß herausgebracht. Daraufhin erhöhte die Geschäftsleitung sein Gehalt.